In einem Positionspapier wird von der SED der radikale Bruch mit den stalinistischen Grundstrukturen gefordert und zur Erneuerung des politischen Systems eine neue Verfassung, eine umfassende Rechtsreform sowie die Abkehr von der starren Planwirtschaft empfohlen. Die Bundesregierung hat sich besorgt über Tendenzen zunehmender Aggressivität bei der innenpolitischen Auseinandersetzung in der DDR geäußert. Kanzleramtsminister Seiters erklärte am Abend in Bonn, man unterstütze die Appelle der Kirchen und aller politischen Kräfte im anderen Teil Deutschlands zur Besonnenheit. Bislang hätten die Menschen in der DDR alle Veränderungen mit bewundernswerter Disziplin und ohne jede Gewalt erreicht. DDR-Ministerpräsident Modrow rief am Abend im staatlichen Fernsehen die Bürger dazu auf, ihren Zorn über die zahlreichen Fälle von Amtsmissbrauch und Vertuschungen im Zaum zu halten. Er habe in jedem der 15 Bezirke einen persönlichen Beauftragten ernannt, der mit den Bürgerinitiativen zur Aufdeckung der Skandale zusammenarbeiten solle. Zudem habe er angeordnet, dass die bislang gültigen Regelungen über die Bespitzelung von Bürgern aufgehoben würden. Nach Angaben des neuen Amtschefs für nationale Sicherheit Schwanitz haben aufgebrachte Bürger in Dresden, Cottbus, Rostock und Suhl Gebäude von Bezirksbehörden gestürmt. Von der gestern in der DDR verkündeten Amnestie sind nach einem Bericht der amtlichen Ostberliner Nachrichtenagentur ADN etwa 15.000 Personen betroffen. Justizsprecher unterstrichen heute die enge Verbindung zwischen dieser Maßnahme und der Erneuerung in der DDR. Ausgenommen von der Amnestie seien Personen, die wegen Nazi- und Kriegsverbrechen oder wegen Mordes und anderer schwerer Vergehen verurteilt wurden. Die Strafgefangenen des Zuchthauses Bautzen im DDR-Bezirk Dresden nahmen den Amnestieerlass des Staatsrates mit Empörung auf, weil sie ihn für ungenügend halten. Nach Angaben von ADN streiken die Häftlinge weiter und verweigern die Nahrungsaufnahme. Der ehemalige DDR-Staatssekretär Schalk-Golodkowski bleibt vorerst in West-Berlin in Untersuchungshaft. Das teilte der Generalstaatsanwalt beim Westberliner Kammergericht Schulz heute mit. Eine Überstellung an die DDR-Justiz sei jedoch grundsätzlich möglich. Schulz betonte aber, dass sich Schalk-Golodkowski nicht schuldig fühle. Wie der Generalstaatsanwalt weiter erklärte, verzichtete die Justiz der DDR unterdessen bei ihrem Haftbefehl auf den Vorwurf des Vertrauensmissbrauchs. Ihm werde jetzt noch Untreue im besonders schweren Fall zum Nachteil sozialistischen Eigentums vorgeworfen. An der innerdeutschen Grenze wurde heute an zwei weiteren Stellen mit dem Abbau von Sperranlagen begonnen. In dem geteilten Möller-Dreuth im bayerischen Landkreis Hof schlugen DDR-Grenztruppen zwei Durchgänge durch die Betonmauer. Abgebaut wurden auch etwa 700 Meter des Metallgitterzaunes zwischen der DDR-Gemeinde Dömitz und Besanden an der Elbe. Das Grenzschutzkommando Nord in Hannover teilte mit, morgen Mittag werde ein weiterer Übergang an der Straße Jerksheim-Dedeleben, etwa 20 Kilometer im Südosten von Helmstedt, eröffnet. Zwischen Dömitz und Kaltenhof bei Lüchow-Dannenberg nahm heute früh die 5. Elbfähre den Betrieb auf. Von Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. In der Tschechoslowakei setzt sich die politische Krise fort. Staatschef Husák nahm heute in Prag den Rücktritt des bisherigen Ministerpräsidenten Adamec an. Zugleich beauftragte er dessen ersten Stellvertreter Šalfa mit der Bildung einer neuen Regierung. Adamec war offenbar bei seinen Bemühungen gescheitert, ein Kabinett zu formieren, das auch die Zustimmung der Opposition findet. Die neue Regierung soll nach einer Meldung des tschechoslowakischen Rundfunks wie geplant morgen vorgestellt werden. Das Politbüro der Kommunisten schloss unterdessen den früheren Generalsekretär Jakeš sowie den ehemaligen Stadtparteichef von Prag Stepan aus der KP aus. Beide Funktionäre waren von einer parlamentarischen Untersuchungskommission für die blutige Niederschlagung der Studentendemonstrationen Mitte November verantwortlich gemacht worden. Ferner entschied das Präsidium der KP, den Sonderparteitag der Kommunisten auf den 20. und 21. Dezember vorzuziehen. Ursprünglich sollte der Kongress am 26. Januar beginnen. Die Polizei hat heute in Mildstedt bei Husum zwei Personen festgenommen, bei denen es sich mutmaßlich um Terroristen handelt. Wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe heute Abend bestätigte, sind die beiden, ein Mann und eine Frau, bislang nicht als Mitglieder der Kommandoebene der terroristischen Rotarmee-Fraktion bekannt. Blickpunkt auch heute wieder die Entwicklung in der DDR, wo der Start in die Beteiligung neuer politischer Gruppen an den Entscheidungsprozessen von Aufrufen zu Besonnenheit und von Warnungen vor Ausschreitungen begleitet werden mussten. Zu Regierungsappellen und zum runden Tisch treten als weitere Themen das Schicksal Schalk-Golodkowskis und das Ende der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlins. Aus dem Bonner Geschehen heute die Parlamentsdebatte zur Bundeswehrplanung. Wir berichten über den Rücktritt des bisherigen tschechoslowakischen Ministerpräsidenten und die Weichenstellung zum Mehrparteiensystem in Litauen und Estland. Zur Tagesbilanz gehört auch die Nachricht über ein Blutbad in Montreal in Kanada. Wie immer, auch heute gegen Ende unserer Sendung, Wall Street-Ergebnisse und die Presseschau. Zunächst jedoch zur Lage in der DDR, wo Enttäuschung und Zorn der Menschen über jüngste Enthüllungen und die Lage im Lande zu Übergriffen gegen staatliche Organe, so vor allem gegen Einrichtungen der früheren Staatssicherheit, geführt haben, wo aber offenbar auch versucht wurde, in militärische Objekte einzudringen. Die Regierung hat darauf heute reagiert. Am Abend wandte sich Ministerpräsident Hans Motrow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur ADN und im DDR-Fernsehen an die Bevölkerung. Dazu Klaus Machnow. In der DDR wächst die Besorgnis. Wut und Empörung der Menschen über Korruption und Amtsmissbrauch sind vereinzelt schon in Gewalt umgeschlagen. Deshalb trat DDR-Regierungschef Hans Modrow heute vor die Fernsehkameras und äußerte in einem Interview mit der aktuellen Kamera Verständnis für die Reaktion auf immer neue Enthüllungen und sagte: Wenn Amtsmissbrauch, Korruption aufgedeckt werden, was daraus auch Bürger ihr Handeln ableiten, um mitzukontrollieren, Initiativen da sind, die in Dienststellen des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit heute davon ausgehen, dass hier Kontrolle notwendig ist, dass nichts beseitigt, nichts vernichtet wird. Auch dafür habe ich Verständnis. Deshalb habe ich seit gestern in jedem Bezirk einen persönlich beauftragten, Bevollmächtigten, der mit meiner Weisung, mit meinem Auftrag tätig ist, der mit solchen Bürgerinitiativen zusammenwirkt, damit wir alles das, was auf diesem Gebiet notwendig ist, auch gemeinsam tun. So soll eine Eskalation vermieden werden, die mit dem sich ausbreitenden Eindringen von Bürgern in Stasi-Zentralen zur Sicherung von Beweismaterial droht. Modrow appellierte: Aber ich möchte auch mit aller Entschiedenheit sagen, es gibt überall da, wo Waffen sind, die Notwendigkeit, auch zu begreifen, dass hier eine Grenze besteht. Waffen müssen dort sein, wo sie hingehören und können nie in falsche Hände gegeben werden. Es ist notwendig zu begreifen, dass militärische Objekte der nationalen Verteidigung auch zur Verteidigung gehören. Und wenn heute über 20.000 Angehörige unserer Armee im Einsatz sind, dann ist es notwendig, dass die Objekte, in denen sie bisher ihre Ausbildung gehabt haben, gesichert bleiben. Es kann sozusagen hier nicht etwas eintreten, was Unsicherheit in das Land trägt. Diejenigen, die sagen, wir sind das Volk, müssen wissen, dass sie im Interesse des Volkes und nur ausschließlich im Interesse des Volkes tätig und wirksam sein können. Und dass jeder einzelne Bürger in diesem Land eine hohe Verantwortung trägt. Der DDR-Ministerratsvorsitzende bezeichnete seine Regierung als handlungsfähig und betonte Entschlossenheit, die Aufgaben zu erfüllen. Damit die Stimmung nicht weiter angeheizt wird, erhielten die Medien der DDR von Modrow heute Abend Vorgaben. Und hier gestatten Sie mir auch im Interesse dieser Werktätigen ein Wort an unsere Journalisten zu sagen. Wenn man unsere Medien in den letzten Tagen und Wochen sieht, hat man mitunter den Eindruck, dass wir alle nur denen hinterher sind, die uns Schaden gemacht haben, und das sollte so sein. Aber wir sollten genauso und viel mehr uns auch denen zuwenden, die eben in hoher Verantwortung ihre Arbeit erfüllen. Haben sich Journalisten früher an vereinfachte Heldenbilder gemacht, sollten sie heute wirklich den Werktätigen darstellen, der verantwortungsbewusst seiner Arbeit nachgeht. Ob sich die Journalisten Ostberlins und der DDR in ihrer neuen Freiheit danach richten werden, bleibt abzuwarten. Modrow wandte sich dagegen, dass ständig neue Forderungen gestellt werden, Forderungen, die die Arbeit der Staatsorgane einschränken. Er wandte sich auch gegen ein zu viel an misstrauischer Kontrolle durch die Bürger und warb erneut um Vertrauen. Den Erklärungen des Ministerratsvorsitzenden Motrow vorausgegangen waren heute Nachmittag eine Pressekonferenz des Regierungssprechers der DDR und des Chefs des Amtes für nationale Sicherheit. Wolfgang Hauptmann berichtet darüber. Der Appell des DDR-Ministerrates zur Besonnenheit und Ordnung hat mehrere Vorläufer. Aber Regierungssprecher Mayer präsentiert ihn heute Nachmittag mit dramatischem Unterton. Die Lage in unserer Republik hat sich in den letzten Tagen im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Amtsmissbrauch und Korruption ehemaliger führender Funktionäre der SED und des Staates weiter zugespitzt. Alle staatlichen Stellen seien zur Zusammenarbeit mit den Bürgern angewiesen worden. Und die Regierung danke für die bisherige Hilfe vieler bei der Schadensbegrenzung nach Aufdeckung von Amtsmissbrauch und Korruption. Der Leiter des Amtes für nationale Sicherheit, Schwanitz, lieferte anschließend die Begründung für den Regierungsaufruf. Nachdem er die Aufhebung zahlreicher Geheimerlasse zur Bespitzelung und Unterdrückung der Bürger bekannt gegeben hatte, kam er auf das Vorgehen der Bevölkerung in den letzten Tagen zu sprechen. Ich muss feststellen, dass es in einigen Bezirken und Kreisen zu Gewalt und Androhung von Gewalt gegen meine Mitarbeiter und deren Familienangehörigen und Dienststellen seit Montag gekommen ist. Ich muss aus voller Verantwortung erklären, dass diese Entwicklung zu unübersehbaren Folgen für die Bürger und dieses Land führen können. Die Fragen konzentrierten sich eindeutig auf Herrn Dr. Schwanitz, der vorher geschildert hatte, dass mehrere Bezirks- und Kreisämter gestürmt worden waren, dass die Wohnhäuser der Mitarbeiter praktisch belagert würden und dass diese Entwicklung eben unübersehbaren Schaden für das Land und seine Bürger haben könne. Ob zur Verteidigung der Dienststellen geschossen werden dürfe, auf diese Frage kam die eindeutige Antwort: Es gibt den ausdrücklichen Befehl von mir, keinen gezielten Schuss abzugeben. Es habe Verletzte gegeben, sagte Schwanitz, und er beklagte, dass mehrere Ämter nur noch begrenzt arbeiten könnten. Er wiederholte die Versicherung, dass von Seiten der Staatssicherheit kein Blutvergießen ausgehen werde. Der Leiter der Nationalen Sicherheitsbehörde versuchte Verständnis für die Aktenvernichtungen der letzten Zeit zu erwecken, denn die Verkleinerung des Amtes ziehe notwendigerweise die Verringerung der Unterlagen nach sich. Doch blieben von allen Befehlen Belegexemplare für die Historiker übrig. Er warnte, dass Gewaltanwendung dem demokratischen Erneuerungsprozess Schaden zufügen könne und dachte lange nach, bevor er die Frage beantwortete, ob denn bei weiterer Zuspitzung ein Ausnahmezustand in der DDR ausgerufen werden könne. Das ist noch nicht im Gespräch. Die Korrespondenten waren elektrisiert. Werde denn darüber nachgedacht, so setzten sie nach. Noch einmal Schwanitz, diesmal auf dem Rückzug. Das ist ohnehin keine präzise Frage gewesen und auch keine präzise Antwort, weil nämlich kein Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik den Ausnahmezustand vorsieht. Vor dem Hintergrund also einer ernsten Lage, in der Aggressionen in Teilen der Bevölkerung und mögliche Reaktionen darauf den neuen Weg der DDR gefährden könnten, hat sich heute der runde Tisch in Ost-Berlin konstituiert, die Runde also der bisherigen Parteien mit den neuen politischen Gruppierungen der DDR, die an den Entscheidungen im Lande beteiligen sollen. Zum Verlauf und ersten Ergebnissen hier der Bericht von Hartwig Heber. Die DDR wird eine neue Verfassung erhalten und sie wird in freien und geheimen Wahlen ein neues Parlament bestimmen, wobei der Termin voraussichtlich im kommenden Frühjahr liegen wird. Als einen seiner ersten Beschlüsse hat der Runde Tisch dafür den 6. Mai bestimmt. Allerdings ist dieses Votum erklärtermaßen nur als Empfehlung zu verstehen. Wie es dazu in einem weiteren Beschluss heißt, könne das Gremium keine parlamentarischen oder Regierungsfunktionen ausüben, wolle sich aber mit Vorschlägen zur Überwindung der Krise an die Öffentlichkeit wenden. Grundzüge für die neue Verfassung wurden noch nicht festgelegt, mit der Ausarbeitung eines Entwurfs soll aber sofort begonnen werden. Es wurde dafür eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Nach erfolgten Wahlen soll die Verfassung noch im kommenden Jahr in einem Volksentscheid bestätigt werden. In einem weiteren grundsätzlichen Beschluss, der am Abend noch beraten wurde, soll die generelle Abschaffung der Staatssicherheit empfohlen werden. Das frühere Ministerium war bereits von Ministerpräsident Modrow in ein Amt für nationale Sicherheit umgewandelt worden. Allerdings hatte sich der Zorn in der Bevölkerung zuletzt immer stärker auf dieses Amt und seine bezirklichen Dependancen gerichtet. Die Regierung hatte deshalb bereits vor weiteren Übergriffen und einer zunehmend kritischen Sicherheitslage gewarnt. Weitere Einzelheiten dazu waren in einer Beratungspause des runden Tisches vom Dresdner Oberbürgermeister Berghofer als einem der SED-Repräsentanten zu erfahren. Tatsache, dass es im Verlauf des gestrigen und heutigen Tages an verschiedenen Stellen der DDR Warnstreiks, Aufrufe zu größeren Arbeitsniederlegungen gegeben hat. Und ich muss Ihnen sicher nicht erklären, dass das für jede Demokratie, egal welcher Prägung, und für die Gewährleistung des öffentlichen Lebens natürlich von außerordentlicher Gefahr ist. Vorgestern und gestern wurde, wie das Amt für nationale Sicherheit in das Bezirksamt in Dresden besetzt, Vorabend in Rostock und Leipzig beispielsweise. Ich verstehe die Motivation dafür, aber ein solcher Prozess gerät außer Kontrolle und es entstehen ja Gewaltpotenziale auf beiden Seiten. Ich stelle mir mal vor, das schwappt über auf eine Kaserne der Volksarmee, die wichtige Funktionsorgane für, weiß ich, die Überwachung des Luftverkehrs zu garantieren hat. Oder gar eine Kaserne einer anderen militärischen Einheit. Wir haben ja auch sowjetische Einheiten hier. Es ist zweifellos auch die Gefahr unkontrollierbarer Entwicklungen, welche bislang am runden Tisch für eine arbeitsintensive und sachliche Atmosphäre gesorgt hat. Rolf Hinrich vom Neuen Forum als ein Vertreter der Opposition äußerte Zuversicht, dass die SED die Forderung nach rückhaltloser Offenheit erfüllen werde. Ich kann zumindest aus der bisher gelaufenen Runde nichts Gegenteiliges sagen. Ist das reine Vorsicht oder auch schon ein bisschen Zufriedenheit? Ja, Zufriedenheit wäre übertrieben, aber es ist so ein ganz klein bisschen Hoffnung meinerseits, dass da also eine Offenlegung auch erfolgt. Der runde Tisch hat sich auch zu dieser Frage deutlich geäußert. Man fordere die Offenlegung der ökologischen, wirtschaftlichen und finanziellen Situation des Landes, so heißt es in einem Beschluss. Und weiter, Volkskammer und Regierung sollten das Gremium rechtzeitig vor wichtigen rechts-, wirtschafts- und finanzpolitischen Entscheidungen informieren und einbeziehen. Der runde Tisch verstehe sich als Bestandteil der öffentlichen Kontrolle im Land. Es hat sich also ein neues Machtzentrum in der DDR gebildet, an dem nichts mehr vorbeigehen soll. Und man kam überein, bis zu den angekündigten Wahlen weiter zu tagen. Der ehemalige Chefdevisenbeschaffer der DDR, Alexander Schalk-Golodkowski, von Ost-Berlin unter dem Verdacht der Untreue verfolgt, wurde heute in West-Berlin in Haft genommen, nachdem er sich dort gestellt hatte. Prag dazu Jan Metzger. Der tschechoslowakische Ministerpräsident Ladislav Adamec hat am Nachmittag aufgegeben und ist mit seinem ganzen erst vor wenigen Tagen berufenen Kabinett zurückgetreten. Er hat persönliche Gründe für diesen Schritt angegeben. Über die politische Lage, die dadurch entstanden war, dass die Opposition seine zu zwei Dritteln aus kommunistischen Ministern bestehende Regierung abgelehnt hat, schwieg Adamec sich heute aus. Das Oppositionelle Bürgerforum hatte eine erneute Regierungsumbildung gefordert, andernfalls einen neuen Generalstreik für Montag angekündigt. Adamec darauf gestern Abend im tschechoslowakischen Fernsehen: Keine Regierung der Welt kann unter ständigem Druck und mit Ultimaten regieren. Man kann es so wörtlich nicht allen recht machen. Das zumindest hatte der für seine Reformbemühungen auch von der Opposition geachtete Ministerpräsident bis zuletzt versucht. Gestern und heute hat er mit allen Beteiligten über eine mögliche neue Kabinettsliste verhandelt. Zuerst mit dem Bürgerforum, das ihm schriftlich 7 Politiker seines Vertrauens als neue Minister vorgeschlagen hat. Dann mit den sogenannten Blockparteien, den Sozialisten und der Volkspartei, die den Kommunisten in der Nationalen Front verbunden sind. Die Volkspartei hat in den Gesprächen mit Adamec eine 50-prozentige Beteiligung des Bürgerforums gefordert. Die andere Hälfte der Minister solle von allen Parteien der Nationalen Front gestellt werden. Die Kommunisten wären damit in der Minderheit. Diesen Spagat zwischen den nach wie vor in der kommunistischen Partei vorhandenen Machtansprüchen und den Forderungen aller anderen politischen Kräfte hat Adamec nicht durchgehalten. Staatschef Gustav Husák hat noch am Abend auf die neue Lage reagiert und den slowakischen Juristen Marian Čalfa mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Der 1946 geborene Čalfa hat Karriere im Amt des Ministerpräsidenten gemacht, wo er 16 Jahre lang angestellt war. Seit letztem Jahr war er Minister ohne Amtsbereich im Kabinett Adamec, in dessen jüngster Regierung einer der stellvertretenden Regierungschefs. Überflüssig zu sagen, dass Čalfa der kommunistischen Partei angehört, zu deren Reformflügel er nicht gerechnet wird. Er soll jetzt das politische Kunststück zustande bringen, dass Adamets misslungen ist, ein Kabinett zu bilden, das sowohl die Zustimmung der Kommunisten als auch der Opposition findet. Voraussetzung wird sicherlich sein, eine Mehrheit nicht-kommunistischer Minister. Das Bürgerforum hat am Abend auf die neueste Entwicklung vorsichtig reagiert. Das weitere Vorgehen der Opposition hänge jetzt von wörtlich konstruktiven Verhandlungen über die neue Kabinettsliste ab. Von Ihnen will das Forum auch die Frage abhängig machen, ob es auf seiner Forderung, eine neue Regierung und Rücktritt von Staatspräsident Husak bis Sonntag, weiter besteht und bei Nichterfüllung am Montag wieder zum Generalstreik aufruft. Wahrscheinlich ist allerdings, dass ein demonstrativer Streik am Montag in jedem Fall stattfindet. Entweder aus Protest, so ein Forumsprecher, oder um der neuen Regierung der Tschechoslowakei die Unterstützung der Bevölkerung zu zeigen. Als erste Sowjetrepublik will sich Litauen auf den Weg des Mehrparteiensystems begeben. Ein Weg, von dem bisher die Führung in Moskau nichts wissen will. Dennoch beschloss der oberste Sowjet der litauischen Sowjetrepublik heute eine entsprechende Verfassungsänderung. Dazu Hans-Peter Riese. Unbeeindruckt von Moskauer Warnungen hat das Parlament der Republik Litauen die Verfassung geändert und damit die Grundlage für die Einführung eines Mehrparteiensystems in dieser baltischen Sowjetrepublik geschaffen. Wie die Unionsverfassung enthielt auch diejenige Litauens einen Artikel über die, Zitat, führende und lenkende Kraft der Gesellschaft, nämlich die KPDSU. Der entsprechende Artikel wurde jetzt vom obersten Sowjet in Vilnius durch eine Formulierung ersetzt, in der es nach telefonischer Aussage eines Sprechers der Sajudis-Bewegung in Litauen heißt, zitiere, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und Bewegungen sind Bestandteil des politischen Systems der litauischen Sowjetrepublik. Sie werden gesetzlich registriert und handeln auf der Grundlage der Verfassung. Zitat Ende. Damit hat das Parlament in Litauen als erstes in der UdSSR die Voraussetzung für die offizielle Registrierung von politischen Parteien geschaffen, die an den bevorstehenden Wahlen zu den Lokalparlamenten und dem obersten Sowjet der Republik teilnehmen können. Das gegenwärtig amtierende Parlament ist noch aus dem alten Wahlverfahren hervorgegangen und wird vollständig von Abgeordneten gebildet, die der litauischen kommunistischen Partei angehören. Die sogenannte führende Rolle der kommunistischen Partei der Sowjetunion ist erst 1978 von Leonid Brezhnev in der sowjetischen Verfassung, und zwar als Artikel 6, verankert worden. Einen Artikel, der prinzipiell ein Einparteiensystem in der Sowjetunion vorschreibt, gibt es nicht im Grundgesetz des Landes. In den drei baltischen Republiken haben sich starke Volksfrontbewegungen gebildet, die als Dachorganisationen von politischen Bewegungen fungieren, die bisher als Parteien nicht registriert werden konnten. Die Kommunistische Partei Litauens, die am 19. Dezember ihren Parteitag abhält, hat sich mit einem offenbar mehrheitsfähigen Antrag auseinanderzusetzen, sich von der Zentralorganisation der KPDSU in Moskau zu lösen und sich als nationale kommunistische Partei Litauens eigenständig neu zu konstituieren. Davor hatte Generalsekretär Gorbatschow in einem ungewöhnlichen Brief, der von einem Politbüromitglied in Vilnius übergeben wurde und dann in der Pravda veröffentlicht worden ist, mit allem Nachdruck gewarnt. Indessen weiß man in Litauen, dass die Stimmung in der Bevölkerung so ist, dass nur auf der Nation bezogene, glaubwürdige Parteien in den Wahlen zum obersten Sowjet der Republik eine Chance haben werden. Die Entscheidung des Parlaments bedeutet, mehr einen politischen als einen Verfassungskonflikt mit Moskau zu riskieren. Sie dürfte in Kürze auch in den anderen beiden baltischen Republiken, also in Estland und in Lettland, in ähnlicher Form von den Parlamenten nachgeholt werden. Tja, und soeben kam die Meldung aus Estland, dass auch dort das KP-Zentralkomitee heute auf einer Plenarsitzung den Weg frei gemacht hat. Artikel 6 der eigenen Staatsverfassung, also der Führungsanspruch der Partei, soll noch in diesem Monat aufgehoben werden. Estland. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die ersten freien Wahlen zur DDR-Volkskammer sollen am 6. Mai nächsten Jahres stattfinden. Auf eine entsprechende Empfehlung einigten sich gestern Abend in Ost-Berlin Die Vertreter der etablierten Parteien und Organisationen sowie der Opposition und der Kirchen bei ihrem Gespräch am runden Tisch. Außerdem wurde beschlossen, den Entwurf für eine neue Verfassung auszuarbeiten. Über ihn soll nach den Wahlen per Volksentscheid abgestimmt werden. Die Runde verabredete darüber hinaus, ihren Dialog bis zu den Wahlen fortzusetzen, ohne aber die Funktion von Parlament oder Regierung auszuüben. Beide wurden aufgefordert, rechtzeitig vor wichtigen Entscheidungen den runden Tisch zu informieren und einzubeziehen. Die Vertreter der Regierungs- und Oppositionsparteien am sogenannten runden Tisch haben am späten Abend in Ost-Berlin die Regierung aufgefordert, das Amt für nationale Sicherheit aufzulösen. Einen entsprechenden Beschluss fassten die 33 Teilnehmer bei einer Enthaltung. Der Oberbürgermeister von Dresden, Berghofer, will auf dem heute in Ost-Berlin beginnenden SED-Sonderparteitag nicht für das Amt des Generalsekretärs kandidieren. Dies bekräftigte Berghofer in einem Interview der Bild-Zeitung. Berghofer ist der Meinung, dass auch Ministerpräsident Modrow das Amt des SED-Generalsekretärs nicht anstrebe. In Ost-Berlin hatte Berghofer gestern vor Journalisten erläutert, dass der außerordentliche SED-Parteitag einer Parteineugründung gleichkomme. Der Arbeitsausschuss der Partei hat sich inzwischen für einen grundlegenden Wandel in der DDR ausgesprochen. In einem Positionspapier wird von der SED der radikale Bruch mit den stalinistischen Grundstrukturen gefordert und zur Erneuerung des politischen Systems eine neue Verfassung, eine umfassende Rechtsreform sowie die Abkehr von der starren Planwirtschaft empfohlen. Den gestürzten DDR-Staats- und Parteichef Honecker und andere frühere Spitzenpolitiker ermittelt jetzt die Justiz. Ihnen allen wirft der Generalstaatsanwalt vor, durch Amtsmissbrauch und Korruption die Volkswirtschaft der DDR schwer geschädigt und sich persönlich bereichert zu haben. Ihre Wohnungen seien durchsucht worden. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur ADN kam Honecker um eine Festnahme herum, weil er schwer erkrankt und weder vernehmungs- noch haftfähig sei. Dagegen wurden 4 frühere Politbüromitglieder festgenommen, unter ihnen Ex-Ministerpräsident Stoff und der ehemalige Chef des gefürchteten Staatssicherheitsdienstes Mielke. Um die Zukunft der SED geht es auf einem Sonderparteitag, der in knapp 2 Stunden in Ost-Berlin beginnt. Das SED-Blatt Neues Deutschland stellte heute die Überlebensfrage. Um Selbsterneuerung oder um Selbstmord geht es beim vorgezogenen Parteitag der SED in der Ostberliner Dynamo-Sporthalle. 2700 Delegierte wurden überstürzt nach Berlin geladen. Noch in der Nacht zuvor hatten sie im ganzen Land um die Zukunft der SED gerungen. Für die Mehrheit der Delegierten im Bezirk Halle ist die einst allmächtige Partei tot, gestorben am korrupten Verhalten der SED-Führung. Ich meine, die Partei muss aufgelöst werden. Das ist mein Standpunkt. Warum? Weil sie ganz einfach in den letzten Jahren und nicht nur in den letzten Wochen ihre Berechtigung verloren hat, als Arbeiterpartei zu fungieren. Wir haben sehr große Verluste auch im Betrieb. Mit Mitgliederverluste? Ja, über 80%. Und das ist ja nun schon sehr bedenklich. Ich bin ein langjähriger, ja, ich sag ruhig Kommunist. Ich habe in meinem Parteileben mich stets bemüht, wirklich für den Sozialismus was zu tun. Ich fühle mich natürlich auch enttäuscht und betrogen, wie viele andere meiner Genossen, von diesem verbrecherischen Handeln unserer ehemaligen Parteiführung. Heute Nachmittag in Ost-Berlin. Lautsprecher werden installiert, um die Reden der Genossen nach draußen zu übertragen. Ob sie heute Abend jedoch überhaupt noch jemand hören will, ist mehr als fraglich. ADN weitermeldete, wird auch gegen den früheren Vorsitzenden der Ost-CDU Götting ermittelt. Dagegen wurde der ehemalige SED-Bezirkschef von Cottbus, Walde, rehabilitiert. Das Ostberliner Zentralorgan Neues Deutschland berichtete, der Funktionär und seine Familie hätten nach Erkenntnissen einer Untersuchungskommission in einem Mietshaus gelebt und kein anderes Wohn- oder Jagdhaus gehabt. In Ost-Berlin beginnt am Abend der außerordentliche Parteitag der kommunistischen SED. Die Veranstaltung findet in der Sporthalle des Fußballclubs Dynamo im Außenbezirk Höhenschönhausen statt. Die rund 2700 Delegierten müssen eine neue Parteiführung wählen und das Programm der SED neu gestalten. Nach dem Rücktritt von Generalsekretär Krenz sowie des Politbüros und des Zentralkomitees hat ein Arbeitsausschuss dazu ein Diskussionspapier vorgelegt. Unklar ist bislang noch, in welcher Form die Journalisten über den Kongress berichten können. Die Delegierten wollen kurz nach Eröffnung des Parteitags um 19 Uhr entscheiden, ob die Presse durchgehend zugelassen wird. DDR-Volkskammerpräsident Maloida hat dazu aufgerufen, die notwendige Sanierung der Wirtschaft bei den nächsten Beratungen am Runden Tisch in den Vordergrund zu stellen. Wichtig sei, dass die Versorgung der Bevölkerung nicht nur aufrechterhalten, sondern auch verbessert werden könne, sagte Maloida heute in Ost-Berlin. Die erste Gesprächsrunde zwischen Vertretern der etablierten DDR-Parteien und oppositionellen Gruppen war in der vergangenen Nacht zu Ende gegangen. Das nächste Treffen wurde auf den 18. Dezember angesetzt. Die Teilnehmer forderten die Auflösung des Amts für nationale Sicherheit, die strafrechtliche Ahndung von Amtsmissbrauch und Korruption sowie einen rechtlichen Rahmen für die Arbeit unabhängiger Bürgerkomitees. Außerdem wurde empfohlen, freie Wahlen zur DDR-Volkskammer im Mai stattfinden zu lassen. DDR-Innenminister Arendt hat die Bevölkerung zu Ruhe, Besonnenheit und Gewaltlosigkeit aufgerufen. Dies sei jetzt das oberste Gebot, sagte Arendt in einem Gespräch mit der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN. Um 2500 Delegierten des außerordentlichen SED-Parteitages sind in rebellischer Stimmung nach Ostberlin gereist. Die Genossen an der Basis haben sie instruiert, keine faulen Kompromisse einzugehen oder der leidenden Einheitspartei bloß einen Verband anzulegen, sondern notfalls die SED aufzulösen, wenn nur so die Basis für einen Neuanfang gelegt werden kann. Das Parteitagsheer ist außerdem empört und enttäuscht, von der Unsicherheit über die eigene persönliche Zukunft ganz zu schweigen. Es will deshalb erst einmal die Wahrheit, die ganze ungeschminkte, schmerzhafte Wahrheit über die Ursachen der Krise hören, die im Laufe weniger Wochen die SED schwer angeschlagen und das Land in Aufruhr versetzt hat. Der zornige Blick zurück kann freilich nicht mehr als der Auftakt für eine stürmische Nachtsitzung sein. Die Genossen brauchen eine neue Führung, die mit der alten weder personell noch strukturell etwas gemein haben darf. Wenn es nach den Forderungen auf den Delegiertentagungen geht, wird es zukünftig kein Politbüro und auch kein Zentralkomitee mehr geben, sondern die Partei wird sich dem westlichen Sprachgebrauch anpassen. Auch der Name ist nicht mehr heilig. Und Gerüchte präsentieren die Alternative zwischen Sozialistischer Partei und Sozialistischer Volkspartei, wobei der Zusatz Deutsch oder Deutschland erwogen werde. Das alles hätte freilich auch eine Woche später entschieden werden können. Und der Anstoß zur Vorverlegung vom 15. auf den 8. Dezember kam von oben. Präzise gesagt, von den 25 Frauen und Männern, die nach dem Rücktritt der Führungsgremien am vergangenen Sonntag das Notruder ergriffen und seither die Parteispitze verkörpern. Sie mussten schnell erkennen, dass der von Honecker, Krenz und Co. hinterlassene Scherbenhaufen nicht zu kitten war und dass sie dringend der Legitimation bedurften. Zwar gehorchte die Partei, weil sie es nicht anders gewöhnt war. Und der Staatsapparat versagte sich nicht, weil kein anderer da war, der Weisungen erließ. Aber die trübe Spur von Amtsmissbrauch und Korruption wurde jeden Tag breiter und schlüpfriger. Immer mehr Bürger nahmen das Gesetz in die eigene Hand, setzten Ausschüsse mit vagen Vollmachten ein und stürmten die Bunker der Staatssicherheit. Warnstreiks wirkten wie schrille Signale zusätzlicher Unruhe. Innerhalb der SED haderten Personen und Fraktionen miteinander. Die provisorische Führung muss geglaubt haben, auch nicht eine Woche länger warten zu dürfen, um Unheil für SED und DDR abzuwenden. Sie will ihre wichtigsten Vertreter in einem Parteipräsidium oder Vorstand sehen und die populärsten an der Spitze. Ordnung soll wieder herrschen. Wenn die neue Struktur, der neue Name und die Männer an der Spitze feststehen, hätten die 25 nichts dagegen, wenn die Delegierten wieder nach Hause führen, um am 15. wiederzukommen. Doch weil die provisorische Führung sich superdemokratisch verhalten möchte, um auch damit glaubhafter zu sein als die stalinistisch angehauchten Schatten der Vergangenheit, bleiben Ablauf und Dauer des Parteitages ungewiss, bis die Basis gesagt hat, was sie will. Der Entwurf für das Parteistatut wirkt wie ein politisches Allerlei. Oder wie anders soll man es verstehen, wenn die Traditionen der SED sozialdemokratisch, sozialistisch, kommunistisch, antifaschistisch und pazifistisch genannt werden. Der angestrebte Weg wird gekennzeichnet durch radikale Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Humanismus, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und wahre Gleichberechtigung. Wunschziele idealistischer Prägung also, die zur heutigen SED schlecht passen. Sie ist bei der Mehrheit der Bevölkerung verrufen und hat es bisher nicht fertiggebracht, von der schiefen Ebene herunterzukommen, auf der sie jeden Tag mehr Macht verliert. Dieser Parteitag ist der Versuch, in letzter Stunde doch noch den rettenden Halt zu finden. Nicht nur die SED ist am Ende, sondern auch ihr einst allmächtigen Führer. Von Erich Honecker und Willi Stoph bis zu Hermann Axen und Erich Mielke sind die früheren Spitzenpolitiker, die noch bis zum Staatsgründungstag am 7. Oktober die DDR diktatorisch beherrschten, nicht nur aus der Partei gefeuert worden, sondern ihnen droht jetzt sogar wegen Amtsmissbrauch und Korruption ein Strafverfahren. Die meisten von ihnen, darunter auch der ehemalige Chef des geführten Staatssicherheitsdienstes, Erich Mielke, sind in Haft genommen worden. Dazu Ulrich Leithold aus Ost-Berlin. Das hat schon etwas Eigenartiges. Da probt die SED ihren Neuanfang, ihre vielleicht letzte Chance zur Erneuerung, ausgerechnet in der Dynamo-Sporthalle, also unter dem Dach jenes Vereins, der als Synonym für die Aktiven des ehemaligen Staatssicherheitsministers Erich Mielke gilt. Und jener Erich Mielke jahrzehntelang als starker Mann im Hintergrund für Angst, Einschüchterung und Bespitzelung in der DDR zuständig, erlebt an diesem Tag eine weitere Stufe seines unaufhaltsamen Abstiegs. Nach Verlust seines Politbüropostens und des Volkskammermandats, nach Auflösung seines Ministeriums, nach Parteiausschluss und Hausarrest ist Mielke nun auch festgenommen worden. Der Generalstaatsanwalt der DDR hat gegen ihn wie gegen andere frühere SED-Spitzenpolitiker ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Vorwürfe lauten auf Amtsmissbrauch und Korruption, schwere Schädigung der Volkswirtschaft und persönliche Bereicherung. Wie im Fall Mielke wurden auch gegen die Ex-Politbüromitglieder Erich Honecker, Willi Stoph, Günter Kleiber, Werner Krolikowski und Hermann Axen Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihre Wohnungen durchsucht. Außer Honecker, der vernehmungs- und haftunfähig ist, sowie Axen, der sich in Moskau einer Augenoperation unterzieht, sind die genannten in Haft genommen worden. Der politische Umsturz in der DDR scheint sich nach genau demselben Muster auch in der Tschechoslowakei abzuspielen. Auch hier verlieren die Kommunisten von Tag zu Tag ihre Macht an die demokratische Opposition. Auch hier wurden die früheren Stalinisten aus der Partei hinausgeworfen. Auch hier erzwang das Bürgerforum den Rücktritt des Ministerpräsidenten Adamec, weil er eine neue Regierung bildete, in der die Kommunisten noch immer das Sagen hatten. Sein designierter Nachfolger, Marian Chalfa, hatten versprochen, ungefähr 50% Parteilose in die neue Regierung aufzunehmen. So lag in Prag ein Kommentar von Jan Metzger. Die kommunistische Regierungsmacht in der Tschechoslowakei zerschleißt allmählich unter dem zähen Druck der Bürgeropposition, die ihre friedliche Revolution des zivilen Ungehorsams auf alle Ebenen der Macht getragen hat. Ähnlich wie in der DDR, wenn auch noch nicht im gleichen Maße, hat die allmähliche Befreiung der Gesellschaft aus der stalinistischen Eiszeit jetzt auch die kommunistische Partei der Tschechoslowakei erreicht. Sie muss sich bewegen, guten Willen zeigen, will sie überhaupt eine Chance haben, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Angesichts des galoppierenden Einflussverlustes der Kommunisten reicht jetzt schon nicht mehr aus, wie geplant, den außerordentlichen Parteitag für Ende Januar einzuberufen, erst gestern auf einen Termin noch vor Weihnachten vorverlegt worden. Es reicht offenbar auch nicht mehr, führende Kommunisten aus ihren Ämtern zu entfernen. Gestern Nachmittag hat das Zentralkomitee den abgesetzten Partei- und Regierungschef Jakesch und den ehemaligen KP-Sekretär von Prag, Stepan, auch aus den Reihen der Partei ausgeschlossen. Und heute die Ankündigung von Parteichef Urbanek, das Zentralkomitee könnte zur Selbstauflösung schreiten. In der Partei beginnt die Zeit der Abrechnung. Auf einem anderen Schauplatz kämpft jetzt schon der zweite kommunistische Ministerpräsident mit den Schwierigkeiten einer Neubildung der Regierung. Ladislav Adamec hatte vor noch nicht einer Woche erstmals auch Nichtkommunisten ins Kabinett berufen, allerdings nur 5 von 21 Ministern. Nachdem das oppositionelle Bürgerforum dies als unannehmbar bezeichnet und eine neue Regierung verlangt hatte, hatte Adamec mit allen Beteiligten verhandelt und war gescheitert. Sein Nachfolger, Marian Chalfa, steht jetzt vor der schwierigen Aufgabe, den politischen Spagat hinzukriegen zwischen dem ungebrochenen Machtanspruch seiner eigenen Partei und der Forderung der Opposition, dass die Regierung die tatsächlichen Machtverhältnisse im Land widerspiegeln müsse. Mit anderen Worten, die kommunistische Mehrheit im Kabinett soll fallen. Das Bürgerforum hat 7 Namen als Minister vorgeschlagen, die das Vertrauen der Opposition haben. Am Mangel an Personen kann die Regierungsbildung also eigentlich nicht scheitern. Dritter Schauplatz ist zurzeit die Prager Burg, wo nach wie vor Gustav Husák als Staatspräsident residiert. Die Opposition hat Husáks Rücktritt bis Sonntag gefordert. Das Bürgerforum selbst hat bisher noch keinen formellen Vorschlag gemacht, wen es gerne anstelle von Husák auf dem Ratschin sehen will. Im Gespräch ist immer wieder der Schriftsteller Václav Havel, der bekannteste Kopf der Bürgeropposition. Er hat sich gestern Abend zur Präsidentenfrage geäußert, allerdings nicht ganz freiwillig. Bedrängt von wiederholten und insistierenden Fragen der internationalen Medienvertreter, ließ sich Havel schließlich auf die ironische Bemerkung festnageln, falls dies wirklich das Einzige wäre, womit er seinem Land dienen würde, dann könnte er sich auch vorstellen, Präsident zu werden. Von Wollen keine Rede, viel lieber, so Havel, würde er möglichst bald an seinen Schreibtisch zurückkehren und das tun, was er wirklich könne, schreiben nämlich. Wie in der Tschechoslowakei, in der DDR, Ungarn und Polen, so ist jetzt auch in der Sowjetunion. Das Machtmonopol der Kommunisten gefährdet, obwohl Kreml-Chef Gorbatschow daran festhalten möchte, um die Parteibürokratie zu besänftigen. Morgen tritt in Moskau das Zentralkomitee der KPdSU zusammen und es will darüber beraten, ob der Kongress der Volksdeputierten, der am 12. Dezember zusammenkommt, über die führende Rolle der KPdSU diskutieren soll. Das Problem ist dringlich geworden, weil der oberste Sowjet Litauens durch eine Änderung des Verfassungsartikels den Weg zu einem Mehrparteiensystem geebnet hat. Auch Estland erwägt einen solchen Schritt, vor dem Gorbatschow eindringlich warnt, wie Hermann Krause aus Moskau berichtet. Gorbatschow appellierte in einem öffentlichen Brief, die Spaltung der Partei zu verhindern. Natürlich weiß der Generalsekretär, dass die Entscheidung des obersten Sowjet von Litauen ein Präzedenzfall ist, ein Markstein der Parteigeschichte. Die anderen Ostseerepubliken werden möglicherweise bald folgen. Auch in deren Parteiorganisationen sind ähnliche Tendenzen erkennbar. Ob es den Republiken gelingt, über diesen Umweg den Paragraph 6 der sowjetischen Verfassung außer Kraft zu setzen, ist nicht nur ein juristischer, sondern vor allem ein politischer Kraftakt. Bundesrecht bricht Landesrecht, doch die beiden sind entschlossen, ihren eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Auf lange Sicht wird sich auch Gorbatschow den Entwicklungen in Osteuropa nicht entziehen können. Die jüngsten Veränderungen wirken auch bis in die Sowjetunion hinein. In der reformierten ungarischen Verfassung ist die führende Rolle der Kommunisten gestrichen worden, ebenfalls in der Tschechoslowakei. Die Volkskammer der DDR folgte, an der polnischen Regierung ist die KP nur noch mitbeteiligt. Auch in Bulgarien rechnet man damit, dass das Monopol der Kommunisten gestrichen wird. Mitauslöser all dieser Veränderungen sind die Reformideen aus Moskau. Doch im Sowjetstaat sind die politischen Verhältnisse wesentlich komplizierter. In der letzten Woche hat Andrei Sacharow zu einem zweistündigen Warnstreik im Vorfeld des Kongresses der Volksdeputierten aufgerufen, damit der Kongress zumindest das Für und Wider des Artikel 6 diskutiere. Die Kräfte, die am Machtmonopol der Kommunisten rütteln, sind also stark. Die Frage ist nur, wie stark? Gorbatschow, der an der verfassungsmäßig garantiert führenden Rolle der KPdSU festhält, muss auch die Konservativen in der Partei im Auge behalten. Seine Position, geschwächt durch die miserable Versorgungslage, durch Streiks und Nationalitätenkonflikte, wird von rechts massiv bedroht. In Leningrad baut sich unter dem dortigen ersten Parteisekretär Gidaspov eine Front gegen ihn auf. Zudem gelten die lokalen Parteigrößen als konservativ, ihre Macht darf nicht unterschätzt werden. Gorbatschow muss einen Kurs steuern, der nicht gegen den Parteiapparat gerichtet ist, andererseits darf er sich nicht den Entwicklungen verschließen. Immer wieder hat er die Erneuerung der Partei gefordert, damit diese tatsächlich ihre Aufgaben als Avantgarde wahrnehmen soll. Die Realität aber sieht anders aus. Überall dort, wo die Partei sich nicht den Reformbestrebungen anschloss, hat sie an Vertrauen verloren, wie die anstehenden Kommunalwahlen beweisen werden. Von Funktionären, hohen Funktionären der SED hier in Ostberlin festgenommen worden, verhaftet worden. Wer gehört zu den Prominentesten? Also ich glaube, zu den Prominentesten gehört der frühere, und darauf muss ich Wert legen, weil Sie sagten, Parteifunktionäre, frühere Parteifunktionäre, der frühere Ministerratsvorsitzende Willi Stoph, aber es sind eine ganze andere Reihe von Funktionären dabei, unter anderem der frühere Sekretär des Zentralkomitees Günter Kleiber. Ich nehme an, in Ihren Nachrichtensendungen wird die Liste der Namen dann auch verlesen werden. Erich Honecker ist nicht unter den Festgenommenen oder Verhafteten, auch nicht Hermann Axen. Warum nicht? Zunächst gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, was deutlich macht, und darauf lege ich großen Wert, das hier zu sagen, dass die Staatsanwaltschaft unseres Landes gemäß dem Auftrag, den sie übernommen hat in diesen Dingen, ohne Ansehen der Person vorgeht, und gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen Erich Honecker wurde kein Haftbefehl vollstreckt, weil er weder vernehmungs- noch haftfähig ist. Ich habe, bevor ich hierher kam, noch einmal mit einem Staatsanwalt gesprochen, der bei dem Akt der Hausdurchsuchung im Hause Honecker in Wandlitz dabei war, und der hat mir ausdrücklich bestätigt, dass der frühere Staatsratsvorsitzende in der Tat mit einer ärztlichen Bescheinigung, aber auch sichtbar nicht vernehmungs- und haftfähig ist. Man kann sagen, er ist im totalen körperlichen Verfall. Bei Hermann Axen ist es so, er musste sich aufgrund ärztlicher Anordnung einer Augenoperation unterziehen und aus diesem Grunde, um die notwendige medizinische Behandlung nicht zu unterbrechen, die möglicherweise ganz schlimme Folgen dann hätte, wenn man das tut, haben wir hier zunächst keinen Haftbefehl gegen Hermann Axen vollstreckt. Wo sind die Verhafteten jetzt? Sie befinden sich, soweit sie keiner besonderen gesundheitlichen Betreuung bedürfen, in der Untersuchungshaftanstalt und soweit sie wie Günther Mittag einer ärztlichen, der schon vorher verhaftet worden ist, einer ständigen medizinischen Betreuung bedürfen, in einem Haftkrankenhaus. Ich habe übrigens vergessen zu sagen und will das noch einmal tun, zu den Prominenten, wie Sie sagen, gehört natürlich ganz sicher auch der frühere Minister für Staatssicherheit Erich Mielke, der ebenfalls nicht nur ein Ermittlungsverfahren erhalten hat, sondern auch inhaftiert wurde.